Es schien wie ein Schritt in die richtige Richtung, ein Kompromissvorschlag des US-Präsidenten. Trump stellte in Aussicht, im Gegenzug für die Finanzierung einer Barriere an der mexikanischen Grenze den Schutzstatus bestimmter Einwanderergruppen zu verlängern. Ein Zugeständnis an die Demokraten. Vizepräsident Mike Pence lobte den Plan im Interview mit CBS. What the president presented yesterday really. Mit seinem Vorschlag gestern setzt sich der Präsident dafür ein, die Ideen beider Parteien zusammenzubringen. Er zeigt sich als Staatsmann und sagt, das sind meine Prioritäten, aber ich erkenne auch die Prioritäten der Demokraten. Heute ging Trump wieder in den Angriffsmodus über. Auf Twitter holte er gegen die demokratische Oppositionschefin Nancy Pelosi aus. Der US-Präsident schrieb, es sei nun offiziell, Pelosi sei eine radikale Demokratin und habe die Kontrolle verloren. Grund für Trumps Wut, Pelosi und andere Demokraten hatten seinen Vorschlag umgehend abgeschmettert. Statt einer temporären Verlängerung des Abschiebeschutzes für bestimmte Einwanderer fordern sie eine dauerhafte Lösung. Es geht unter anderem um sogenannte Dreamer, 700.000 Einwanderer, die als Kinder illegal in die USA gekommen waren. Dazu sagte die demokratische Senatorin Kirsten Gillibrand dem Sender CNN: We as Democrats certainly care about national security. Das Thema Sicherheit an der Grenze ist uns als Demokraten wichtig. Wir haben kein Problem damit, Geld in diesen Bereich zu investieren. Aber wir wollen jetzt die Menschen schützen, die unsere Hilfe brauchen, auch die Dreamer. Wir müssen da eine permanente Lösung finden, einen Weg, diese Menschen einzubürgern. Mark Warner, demokratischer Senator aus dem Staat Virginia, forderte die Republikaner im Interview mit NBC auf, den Shutdown erst einmal zu beenden und die Regierung wieder zu öffnen. Das sei der nötige Startpunkt für Verhandlungen über das Thema Migration. The starting point of this negotiation ought to be reopening the government. Vizepräsident Pence machte klar, Trump werde nicht davon abrücken, eine Barriere an der Grenze zu Mexiko zu bauen. Zumindest an den Stellen, die die Regierung als besonders dringlich einstuft. Gleichzeitig wisse er, sagte Pence, dass die Gesetzgebung aus Geben und Nehmen bestehe. Angebote der Demokraten werde Präsident Trump jederzeit prüfen. The legislative process is a process of give and take. The Democrats want to bring amendments or recommendations forward. I know the president will give them due consideration. Eine Lösung im Shutdown ist weiter nicht in Sicht. Die Leidtragenden sind die Angestellten der Regierung. Einen ganzen Monat schon warten sie auf ihr Gehalt.